Deutschlandfunk, Rock etc. Kaum ein Musiker hat die englische Popmusik der 80er Jahre so geprägt wie Dave Stewart. Vor allem an der Seite seiner damaligen Frau und musikalischen Partnerin Annie Lennox schien er über unbegrenztes kreatives Potenzial zu verfügen. 30 Millionen Schallplatten sind der kommerzielle Beleg für diese Zeit. Heute sind die Interessen des 50-Jährigen vielseitiger. Er arbeitet als Produzent, Filmemacher, Geschäftsmann, Fotograf und natürlich immer noch als Musiker. Und als Musiker ist Dave Stewart immer noch eine Berühmtheit. So hatte es jedenfalls den Anschein, als Sten Lorenzen ihm begegnete. Oh, this is excellent. Stay like this. Alex? Yeah. And a bit weird of the eyes, like... Excellent. And last shot for today? Last shot, okay. What do we do? We do this one, this A, okay? Okay. Wow. Cool. Thanks a lot. Fototermin mit Dave Stewart. Zwei junge Mitarbeiter eines Fotomagazins haben sich dem Popstar angenähert. Er liegt rücklings auf dem Tisch eines Konferenzraumes. Während die Fotografin sein Gesicht fixiert, hält Dave Stewart zwei Glaskübel vor seine Augen. Der Effekt gefällt der Fotografin. So gut, dass ein neuer Film her muss. Das Interview kann warten. Dave Stewart ist in seinem Element. Eine Idee jagt die andere. Ein bisschen komisch ist es schon, wie er da vor einem liegt. Verwundbar. Er trägt ein unauffälliges T-Shirt und dazu eine weite, helle Hose. Und auch sonst gibt es wenig, was an den gestylten, kühlen Bartträger mit schulterlangen, lockigen Haaren erinnert, der an der Seite von Annie Lennox, manche würden sagen im Schatten von Annie Lennox, die eine Hälfte der Eurythmics war. So sehen also seine Augen aus, die meistens hinter Sonnenbrillen versteckt waren und jetzt ganz entspannt durch die nur leicht getönte Brille blicken. Einen Bart trägt er immer noch, allerdings genauso kurz wie die Haarstoppel, die seinen Kopf nur noch spärlich bedecken. Die Fotografen sind gegangen. Dave Stewart ist sehr zufrieden. Am Tag davor hat er in Berlin vor 4000 Zuschauern gespielt. Man spürt noch immer den Funken, der über den Bühnenrand gesprungen sein muss. I thought the audience were fantastic because, you know, we came on stage and played 2 hours of music that they'd never heard before, all brand new songs. I think we only played 2 songs right at the end that they ever had heard. And the audience all the way through were really into it, and you'd actually see them towards the end of some songs actually singing the songs as if they just learnt them instantly. Das Publikum wird über den Klee gelobt. Obwohl die Zuschauer in 2 Stunden nur 2 Songs zu hören bekamen, die sie kannten, sind sie von Anfang an mitgegangen. Und am Ende einiger Songs, als hätten sie schnell gelernt, haben sie sogar mitgesungen. Die 9 Songs sind größtenteils für das Projekt Die Universal Players geschrieben worden. Eine Band mit wechselnder Besetzung, die im Herzen eines neuen Netzwerkes entstanden ist, mit dem Dave Stewart den großen Unterhaltungskonzernen die Stirn bieten will. Zum Beispiel mit einem neuen und irgendwie auch altbewährten Live-Konzept. Lots of bands, they have their whole thing worked out and it's like clockwork. Bei den meisten Bands ist auf der Bühne alles genau festgelegt, wie in einer Fernsehshow. Die Universal Players sind anders. Bei uns gehört allen Bandmitgliedern ein Moment, in dem sie hervortreten und ihr Ding machen. Nas, die junge Rapperin aus Jamaika zum Beispiel, oder die Gäste, die ich auf die Bühne bitte. Candy Dolfer am Saxophon oder Jimmy Cliff oder Joanne Shaw Taylor, eine gerade mal 17 Jahre junge Ausnahmegitarristin. Ich glaube, diese Form von Spontanität ist ein bisschen verloren gegangen im Zeitalter der formatierten, von großen Konzernen gesteuerten Popmusik. Phenomenon. I was born an original sinner. I was born from original sin. Oh, yes, I was. Oh, yes, I was. If I had a dollar bill for all the things I've done, there'd be a mountain of money piled up to my chin. Hey! Yeah. I was born an original sinner. I was born from original sin. If I had a dollar bill for all the things I've done, a mountain of money piled up to my chin. Hey! told me good, my mama told me strong. Stay be true to yourself and you can't go wrong. But there's just one thing that you must understand. You can fool with your brother, but don't mess with a missionary man. On a tree, a missionary man, he was following me. He said, stop what you're doing, get down upon your knees. There's a message for you that you better believe, believe, believe. Missionary Man in der Version von Da Universal Players. In Berlin ist es der einzige Song, den die neue Band um Dave Stewart aus dem Eurythmics-Repertoire spielt. Ein ohnehin untypischer Song der Eurythmics, die eher für synthetische Sounds stehen, und eine Bluesrock-Nummer wie Missionary Man ist die Ausnahme unter ihren Pop-Evergreens. Doch Dave Stewarts Leidenschaft für Musik hat keineswegs mit Synthesizern, sondern mit 6 Saiten angefangen. Well, what happened was, I come from Sunderland in the northeast of England, and it's like coming from a place like Wilhelmshaven or somewhere like this. Ich komme aus Sunderland im Nordosten Englands. Das ist vergleichbar mit einem Ort wie Wilhelmshaven, mit einem ähnlich dunklen grauen Himmel, dem Dauerregen der Kälte und den frustrierten Menschen, die keinen Job haben. Als ich 12 oder 13 war, ging mein Cousin nach Memphis, um dort zu studieren. Und er schickte uns Bluesplatten nach Hause. Robert Johnson zum Beispiel. Und auch Platten vom Soul-Label Stax. Zur gleichen Zeit hatte mein Bruder eine Band gegründet und er besaß eine Gitarre. Da saß ich also und hörte mir diese Platten an von meinem Cousin. Und auf einmal bin ich um eine sonderbare spirituelle Erfahrung reicher gewesen. And I was listening to this music. I must have been about 12 or 13. And I had some kind of weird spiritual experience, because I'd never heard anything like it. And it was these blues players singing. Ich hatte so etwas wie diesen Bluesgesang noch nie gehört. Ich schnappte mir die Gitarre von meinem Bruder und probierte dies und jenes. Und auf einmal fühlte ich mich ganz und gar im Einklang mit dieser Musik, auch wenn ich nichts davon verstand. Und so habe ich Blues spielen gelernt, als ich 12 oder 13 war. Ich nahm eine Weinflasche, schlug ihr den Hals ab und benutzte ihn zum Slide-Gitarre spielen. Etwas später habe ich dann auch die Rolling Stones und die Beatles entdeckt. Doch richtig gepackt haben mich diese ersten Erfahrungen mit dem Blues. I gradually got into other music, the Rolling Stones, the Beatles and stuff like that, but it was this early blues experience that got me. Dave Stewart gehört in seiner Schulzeit zu den Stillen und Schmächtigen, die den Schulfrust anderer zu spüren bekommen. Die Fluchtpunkte heißen York oder Bridlington, je nachdem, wie weit das Geld reicht, wenn er in Sunderland in den Zug steigt. Die Gitarre öffnet ihm nicht nur die Türen zur Musik. Auch der Weg nach London scheint nicht mehr so weit, wenn man sich mit ein paar Auftritten hier und da ein wenig Taschengeld dazu verdient. Well, I was about 14 or 15. I managed to get to perform at some places that were like what you call a folk club. You know, and people would get up and sing like a Bob Dylan song or Pete Seeger. Als ich 14 oder 15 war, gelang es mir, Auftritte zu bekommen in einigen Folkclubs. Die Leute dort stellten sich auf die Bühne und sangen Bob Dylan oder Pete Seeger Songs. Ich habe Blues und ganz frühe Dylan Songs zum Besten gegeben. Und ziemlich bald, so mit 15, auch meine eigenen. Mit 16 wurde ich nach London geschickt, um bei einem Radiosender vorzuspielen. Ich bekam meinen ersten Vertrag angeboten und zwei Jahre später unterzeichnete ich als Songschreiber einen Vertrag bei Chris Blackwell und seiner Plattenfirma Island Records. So fing es an. Two years later, Chris Blackwell signed me to Island Music as a writer. So that was the beginning. Statt allerdings vom ersten Vorschuss, den ihn Chris Blackwell auszahlt, Verstärker zu kaufen, investiert Dave Stewart lieber in bewusstseinserweiternde Abenteuer. Er hat etwas nachzuholen und stürzt sich in das psychedelische Hauptstadtleben der Endsechziger mit Hilfe von größeren Mengen LSD. Er heiratet 1970, doch die erste Ehe hält nicht lange. Seine junge Frau hat es bald satt, dass ihr Mann immer seltener mit ihr spricht, dafür komische Botschaften auf Zetteln verewigt. Squiggle, Schnörkel, heißt die Zeichensprache, die Dave Stewart in dieser Zeit entwickelt. Immerhin schafft er es mit seinem Quartett Long Dancer, zwei Alben bei Elton Johns Plattenfirma Rocket Records herauszugeben. Dann bremst ihn das Leben aus. Zwei Autounfälle gehen glimpflich aus, bei dem dritten wird seine Lunge schwer beschädigt. Als es bei der darauffolgenden Operation Komplikationen während der Narkose gibt, ist Dave Stewart an einem kritischen Punkt in seinem Leben angelangt. At that point it was really sort of times when you think, well, I could actually die, you know, if I carried on. And I had a lot of sort of experiences. One of them was that mir war auf einmal klar, dass ich mein Leben aufs Spiel setzte, wenn ich so weitermachen würde. Ich hatte die merkwürdigsten Erlebnisse. Als während einer Operation etwas schief ging, hatte ich auf einmal das Gefühl, ich würde meinen Körper verlassen und sei tot. Das veränderte mein Leben maßgeblich. Seither kann ich mich viel besser auf das Hier und Jetzt einlassen. Heute lebe ich jeden Tag, als wäre es der Letzte. I'm not. I Only Wanna Be With You, ursprünglich für Dusty Springfield geschrieben, ist auch einer der ersten Hits für das Gespann Annie Lennox und Dave Stewart. Nach abgebrochenem Studium an der Royal Academy for Music kellnert Annie Lennox im Londoner Restaurant Pippins. Dort trifft sich Dave Stewart mit Pete Coombs, einem Musikerkollegen aus Sunderland. Sie kommen mit der schottischen Kellnerin ins Gespräch und gründen das Trio The Catch. Dann stoßen noch zwei weitere Musiker hinzu und schließlich bringen sie als The Tourists 1978 ihr erstes Album heraus. Eigentlich fühlen sich The Tourists dem Punk verbunden, doch ihre Alben klingen nach Wave und Pop und viel Energie. Nicht zuletzt dank Annie Lennox' Stimme. I Only Wanna Be With You singt sie zum Teil gemeinsam mit Dave Stewart und auch sonst harmonieren die beiden gut. Sie ziehen zusammen, die Liebe ist groß und sie hilft Dave Stewart sein Leben in den Griff zu bekommen. I think, you know, because we were living together and she saw this kind of lightning in a bottle, kind of spark. Ich glaube, weil wir zusammen wohnten und sie so voller Energie war. Und sie außerdem sah, dass die Drogen und die Dinge, von denen ich mich damals beeinflussen ließ, nicht gut für mich waren, schaffte sie es am Ende tatsächlich, dass ich mich von all dem fernhielt. Viele wissen gar nicht, dass ich genau genommen seit 1979-80 ohne harte Drogen lebe. Bei der Menge von Halluzinogenen, die ich bis dahin genommen hatte, ist mein Bedarf allerdings auch für immer gedeckt. But I think I took enough before that of hallucinogenic stuff that you need never take another drug again. Viele Paare, die gemeinsam berühmt werden, trennen sich irgendwann, wenn das Privatleben zu kurz kommt oder sogar zum Albtraum wird, wie bei Tina und Ike Turner zum Beispiel. Genau umgekehrt läuft es für Dave Stewart und Annie Lennox, die sich erst trennen und dann richtig erfolgreich werden. 1980, während die Tourists in Südostasien unterwegs sind, gibt die Band ihre Auflösung bekannt. Annie Lennox und Dave Stewart sind kein Liebespaar mehr, doch als Musiker bleiben die beiden sich so verbunden, dass sie schon bald mit einem neuen Projekt in den Plattenregalen zu finden sind. Im Kölner Studio von Conny Plank mit Unterstützung von den Can-Musikern Holger Tschukai und Jackie Liebezeit entstehen die Demobänder für das Album In the Garden. Es ist das Debüt der Eurythmics, keineswegs erfolgreich, aber der Anfang einer der fruchtbarsten Partnerschaften in der Geschichte der Popmusik. I think Annie's very inward and I'm very sort of outward. So the two of us together actually make a perfect whole. Annie ist sehr introvertiert, während ich ein sehr nach außen gekehrter Typ bin. So ergänzen wir uns auf perfekte Weise. Während sie sehr negativ sein konnte, war ich eher der Optimist, derjenige, der die Dinge auch mal von außen betrachtete. Das kann für das Songwriting genau die richtige Kombination sein. Nimm zum Beispiel Here Comes the Rain Again. Die depressive Grundstimmung wechselt schlagartig im Refrain, wenn es heißt Talk to me like lovers do. Auf einmal gibt es im Song ein positives Statement. Und so ändert sich die Färbung des Songs von schwarz zu weiß. It's got a very sort of down feeling and then the chorus can flip into like so talk to me like lovers do. You know, it's like got suddenly a positive statement. And the songs all the way through go from like sort of, you know, black to white. Kurze rote Haare stehen ihr zu Berge. Ihre Augen blicken durch den Schlitz einer Maske und die nackten Arme sind wie ein Bogen gespannt. Annie Lennox auf dem Cover vom dritten Eurythmics-Album Touch. Ein Beleg dafür, wie sich das Duo immer die Spannung zwischen den Gegensätzen zu nutzen macht. Die Aufforderung, Tuchfühlung aufzunehmen, Touch einerseits und die überlegene, unterkühlte Annie Lennox auf dem Cover andererseits. Die opulenten, melancholischen Streicher neben den schwungvollen, synthetischen Beats, heiß und kalt, männlich und weiblich, mächtig und ohnmächtig. Die Karten werden fast bei jedem Song neu gemischt. And that, I think, is a very realistic view of people's relationship with the world. Songs to me that are all just really positive and up sound a bit Disney, you know, don't sound quite right. And songs that are all a bit black and down, Megadeth kind of feeling, don't sound realistic either. It's a world of opposites, but it's because of those opposites that it exists. Songs, philosophiert Dave Stewart, die nur positiv sind, klingen ein bisschen nach Disney. Songs, die nur schwarz und depressiv sind, klingen allerdings auch nicht realistischer. Wir leben in einer Welt der Gegensätze. Sie existiert, weil es diese Gegensätze gibt. Auch die Rollenverteilung zwischen Dave Stewart und Annie Lennox könnte kaum in einem größeren Gegensatz zu ihren Charakteren stehen. Auf der Bühne zieht sie mit ihrer markanten Stimme alle Aufmerksamkeit auf sich. Doch ansonsten ist er eigentlich der Mensch, der den Kontakt zur Außenwelt sucht. Die Eurythmics verkaufen in 10 Jahren 30 Millionen Alben. Sie kreieren damit nicht nur den passenden Sound, sondern auch sehr einprägsame Bilder der 80er Jahre. Die Videoclips des Duos gehören zu den ersten, die nicht eine Band beim Playback zeigen, sondern kleine Geschichten erzählen. Annie Lennox schlüpft zum Beispiel im Video für Who's That Girl sowohl in eine männliche als auch in eine weibliche Rolle, die sich zu guter Letzt küssend vereinen. Der Kalte Krieg, der allmächtige Staat und die eiserne Lady Margaret Thatcher, all das fließt in Songs und Videoclips mit ein. Etwa in ihren Soundtrack für die Verfilmung der Orwell-Vision 1984. Für Dave Stewart ist auch von Anfang an klar, welche Instrumente den Ton in dieser Zeit angeben müssen. Now, the Sex Pistols and the Clash have made the most extreme ultimate statement. Almost like soldiers in the front line. Die Sex Pistols und The Clash hatten schon das ultimative Statement gemacht. Wie Soldaten an der Front mit dem kraftvollsten und anarchistischsten Sound gegen all das, was in den Thatcher-Jahren passierte. Wenn wir uns also Gehör verschaffen wollten, dann auf keinen Fall mit Gitarren und nicht mit einem solch bombastischen Sound. Wir mussten den kalten Weg gehen mit eiskalten Synthesizern. Doch dazu sollte sich ein soliger Gesang entfalten. Ist das wirklich der Stoff, aus dem unsere Träume gemacht sind? We should sing in a soulful way. Sweet dreams are made of this, are they? Yes. played for so long live, 10 years of touring constantly. Wir haben so lange zusammengespielt, 10 Jahre auf der Bühne, ständig auf Tour. Eine Zeit, in der wir, glaube ich, 9 Alben herausbrachten. Dazu kommen die 3 Jahre, die wir schon bei den Tours zusammengespielt haben. Und 4,5 Jahre haben wir außerdem noch zusammen gelebt. Insgesamt sind es 15,5 Jahre gewesen, die wir als Musiker und als Lebensgefährten zusammen verbracht haben. Und bei den Eurythmics gab es ja obendrein nicht einmal einen Bandzusammenhang. Die Eurythmics waren wir. Wir brauchten also ein Leben außerhalb dieser Welt. Ansonsten wären wir, wie ein Freund sagte, am Ende ein Fall von Folie à deux geworden. Bei dieser Antwort sieht Dave Stewart ausnahmsweise weniger entspannt, dafür ziemlich müde aus. Gefragt, warum 1989 erst einmal Schluss war mit den Eurythmics, werden seine Hamsterbäckchen unter dem stoppelhaarigen Bart ein bisschen schlaffer. Das Äußere deckt sich für einen Moment mit dem Lebensalter von 50 Jahren. 35 davon sind von Studio- und Konzertterminen geprägt gewesen. Nein, ein Fall von Folie à deux, einem gemeinsamen Wahn, den zwei Menschen anheimfallen, wollten sie nicht werden. Der Live-Auftritt der Eurythmics beim Free Nelson Mandela Konzert 1988 gehört zu den letzten Höhepunkten des Duos, bevor sie mit dem Album We Two Are One sich vorerst als Eurythmics von ihren Fans verabschieden. 10 Jahre später gehen sie nochmal mit einem neuen Studiowerk auf Tour. Peace heißt es, der Großteil der Einnahmen wird Amnesty International und Greenpeace gespendet. Mit ihrem 11. Brit Award wird das Lebenswerk der beiden gewürdigt. Ein bisschen voreilig, denn Dave Stewart hat gerade erst begonnen, an seinem zu basteln. Yeah, please. My head against the wall, determine how I rise, how I fall. But there's something deeper inside me that you can't see. I wanna change my reality. I got this burning desire to connect with something high. Yeah, freedom is calling me. Ain't no easy way. Let them know, Muddy. We gotta deal with it, deal with it. You gotta deal with it, it's life. Ain't no easy way. We gotta deal with it, deal with it. Whoa. Uh-huh. Oh, children. Well, we're sitting right now in the new Marquee Club in London. And the old Marquee Club I used to go to. Wir sitzen hier im neuen Marquee Club in London. Im alten Marquee habe ich so ab 1969 viele beeindruckende Bands gesehen, von David Bowie bis The Clash. Das Marquee hat eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Die Rolling Stones haben dort beispielsweise zum ersten Mal zusammen live gespielt. Mit Artist Network, mit meiner neu gegründeten Entertainment-Firma, habe ich einen Veranstaltungsort gesucht, um in Zeiten von Video- und Fernsehdominanz Live-Musik wieder eine Bühne zu geben. Und als sich die Gelegenheit bot, den Namen zu übernehmen und einen neuen Veranstaltungsort aufzubauen, haben wir zugeschlagen. And when we had the opportunity to get involved and buy the old Marquee name and build a venue especially for bands to play in, that's why we did it. Gut zwei Monate vor dem Konzert von The Universal Players in Berlin eröffnet Dave Stewart in London einen neuen Club mit einem traditionsreichen Namen. 2 Millionen Pfund hat er in das neue Marquee investiert. Damit gehört ihm genau die Hälfte des Clubs, der mit modernster Live-Technik ausgestattet ist und eine Zuschauerkapazität von 1200 Gästen hat. Der neue Marquee Club liegt im Stadtteil Islington, mitten in einem betonverkleideten Einkaufszentrum. Nur die Fotos an den kalten Wänden über der Ledersitzgarnitur erinnern an alte Marquee-Zeiten, in denen die Live-Musik eine genauso große Rolle spielte wie zum Beispiel der Bierdunst. Im Marquee wird Dave Stewart auch die Bands auf die Bühne schicken, die er für sein neues Label Artist Network gewinnen konnte. Neben Legenden wie Jimmy Cliff oder P-Funk-Sänger Gary Mudbone Cooper gehören auch ganz junge Musiker zum Programm. Joanne Shaw Taylor, die 17-jährige Gitarristin, und Nas, die Rapperin aus Jamaika zum Beispiel. Bei Artist Network soll nicht der kurzfristige Profit, sondern der behutsame Aufbau von Künstlern im Mittelpunkt stehen. Fair Trade im Musikbusiness, soweit das geht. Schon haben Bodyshop-Begründer Anita und Gordon Roddick in das neue Unternehmen investiert. 10 Millionen Pfund ist das Projekt im Moment wert. Ein eigenes Produktionsstudio gehört dazu und eine Film- und Fernsehabteilung will Dave Stewart aufbauen. Einen Think Tank hat er mit Microsoft-Begründer Paul Allen bereits ins Leben gerufen. Schwergewichte aller Orten. Die Künstler, die im Netzwerk unter Vertrag genommen werden, sollen zu 50% an den Profiten beteiligt sein. Vor allem müssen sie nicht die Rechte an ihren Songs abgeben. Ja, der Deal für die Künstler ist wesentlich fairer, als es üblich ist. Sie sind zum Beispiel ganz anders am Profit beteiligt. Und weil wir ein Netzwerk von Künstlern betreiben, gibt es auch Kooperationen, wie etwa bei der Produktion des Videoclips für die Universal Players. Den haben die Davy Brothers gemacht, die Musiker sind bei Artist Network, aber eben auch Filmemacher. Und wir bringen nicht nur Jimmy Cliffs neues Album heraus, sondern auch die Fortsetzung zum Film The Harder They Come, in dem Jimmy auch mitspielen wird. The sequel to The Harder They Come, which Jimmy Cliff will be starring in. Beim 64-jährigen Jimmy Cliff laufen einige Fäden zusammen. Er hat als erstes bei Artist Network ein Album veröffentlicht. Und die Fortsetzung von The Harder They Come wird eines der ersten Film- und Fernsehprojekte des Netzwerkes sein. Damit knüpft die neue Firma ausgerechnet an jenen Film an, der nicht nur von Pionieren der Reggae-Musik erzählt, sondern auch von den Plattenbossen, die ihre Künstler betrügen. Die Arbeit bei Artist Network erinnert Jimmy Cliff übrigens auch an einen Plattenboss, bei dem er sich allerdings sehr wohl gefühlt hat und der auch Dave Stewart den ersten Vorschuss in die Hand drückte, Chris Blackwell. In this day and age, it's what to me like an island record was in the 70s. Artist Network, so Jimmy Cliff, sei heute das, was Island Records in den 70ern für ihn gewesen sei. Die familiäre Atmosphäre, die gegenseitige Unterstützung und der Austausch zwischen den Künstlern erinnert ihn stark daran. Das macht es radikal. Ich meine, normalerweise unterzeichnest du erst einen Vertrag mit der Plattenfirma, bevor du mit der Arbeit anfängst. Wir haben es genau andersherum gemacht. Wir haben erst etwas geschaffen und dann über den Vertrag gesprochen. Das gibt Jimmy Cliff zu verstehen, zeige, wie wohl er sich mit der ganzen Sache von Anfang an gefühlt habe. Comfortable to move along with the thing. With the title track of Jimmy Cliff's new album called Fantastic Plastic People. Keep things real. Excuse me, sister, but this is how I feel. To be natural, not all. like fantastic plastic people. Fantastic plastic people. Fantastic plastic people. Fantastic plastic people. Superficial and artificial. They look original, but it's imitational. They look authentic, but it's only cosmetic. They look gigantic, but it's not organic. It's just fantastic plastic people. Fantastic plastic people, yeah. Fantastic plastic people. Fantastic plastic people. They hide the face and live behind a mask. Wow. Well, who are you is a question I must ask. Not being cynical, just being natural. Plastic people, fantastic plastic people, fantastic plastic people, superficial, it's a chemical, but it's natural to want to keep things real, it's genetical, holistical. This is practical, this is how I feel, yeah. Fantastic plastic people. Fantastic plastic people. Fantastic plastic people. Fantastic plastic people. You got it, say. Fantastic plastic people. Fantastic Plastic People. Nach ihrem Konzert in Berlin landen da Universal Players dann noch im Bus eines Radiosenders, der live vom Konzert berichtet. Mit einer Jam-Session im Bus sprengen sie das Format. Die Nachrichten müssen verschoben werden. Davon hatte Dave Stewart schon lange geträumt. Sweet dreams are made of this, are they? You know, is this what we really want? It was a question really to everybody saying, hey, we've got this really bizarre time we're living in. Is it the dream we really want? Ist das der Stoff, aus dem unsere Träume sind? In diesem Fall lautet die Antwort ganz entschieden ja. There's so many murders and rapes, I wonder what it's gonna take to get the world back into a civilized state. One love, one God, in one nation. Alleviate the stress from the situation. They say being poor is a crime, but check this out. What if you're rich and don't give the poor a dime? They still don't give a brother the right to back me up and stick me up and try to take my life. You know I hate this. You know I hate this. And now I'm wrapped to the stage of the desperate. You know I hate this. Innocent blood spilling, yo, I hate this. That we got to the stage. You know I hate this. Bumbo Club. Bumbo Club. You're my singer. Das war Rock etc. mit einer Sendung über Dave Stewart von Sten Lorenzen.